Bis in die Gebarre bezahlt von deinem Sinn. Und jetzt mit diesem Auto bekommst du den Sinn. Doch deine Klamotte, ja, die steckt nach Sinn. Du kommst in deines Wichtigste und du bist dein. Du bist dein, du bist dein. Wenn ich dich versehe, bin ich froh, ein Mann zu sein. Du wirst dich niemals ändern, du bist ein Wunschschwein. Wenn ich dich versehe, bin ich froh, ein Mann zu sein. Du wirst dich niemals ändern, du bist ein Wunschschwein. Du bist ja so gelenkt. Hast mir die 5 Stunden Arbeit reingesteckt. Ich könnte dir noch umgehängt, die Mosche sein. Das denkt vielleicht noch jeder. Du bist ein armes Schwein. Du bist ein armes Schwein. Du bist ein armes Schwein. Wenn ich dich so seh, bin ich froh, ein Mann zu sein. Du wirst dich niemals ändern, du bist ein Wunschschwein. Wenn ich dich so seh, bin ich froh, ein Mann zu sein. Du wirst dich niemals ändern, du bist ein Wunschschwein. Wenn ich dich so seh, bin ich froh, ein Mann zu sein. Du wirst dich niemals ändern, du bist ein Wunschschwein.